بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir fangen heute inshallah mit dem 31. Vers an und gehen bis zum 35. Vers inshallah, je nachdem wie die Zeit reicht. Fangen wir an, lesen wir die Verse wie immer vor. Wir sind in Surat al-Nisa, Seite 83. In der Ausgabe von Medina, Surat al-Nisaf, Surah 4, Vers 31. Wenn ihr die schwerwiegenden Dinge meidet, die euch verboten sind, tilgen wir euch eure bösen Taten und gewähren euch auf eine ehrenvolle Weise Eingang in den Paradiesgarten. Und wünscht euch nicht das, womit Allah die einen von euch vor den anderen bevorzugt hat. Den Männern kommt ein Anteil von dem zu, was sie verdient haben, und den Frauen kommt ein Anteil von dem zu, was sie verdient haben, und bittet Allah um etwas von seiner Huld, Allah weiß über alles Bescheid. Einem jeden haben wir Erbberechtigte bestimmt für das, was die Eltern und nächsten Verwandten hinterlassen. Denjenigen, mit denen eure rechte Hand eine Abmachung getroffen hat, gebt ihnen ihren Anteil. Allah ist über alles Zeuge. Die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen wegen dessen, womit Allah die einen von ihnen vor den anderen ausgezeichnet hat und weil sie von ihrem Besitz für sie ausgeben. Darum sind die rechtschaffenen Frauen Allah demütig ergeben und hüten das zu Verbergende, weil Allah es hütet. Und diejenigen, deren Widersetzlichkeit ihr befürchtet, ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Wenn sie euch aber gehorchen, dann sucht kein Mittel gegen sie. Allah ist erhaben und groß. Und wenn ihr wieder Streit zwischen den beiden befürchtet, dann setzt einen Schiedsrichter aus seiner Familie und einen Schiedsrichter aus ihrer Familie ein. Wenn sie beide eine Aussöhnung wollen, wird Allah sie beide in Einklang bringen. Gewiss, Allah ist allwissend und allkundig. Beginnen wir mit dem 31. Vers und sagen, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wenn ihr die schwerwiegenden Dinge meidet, die euch verboten sind, tilgen wir euch eure bösen Taten. In dieser Ayah macht uns Allah subhanahu wa ta'ala klar, dass die Sünden nicht alle gleich schlimm sind, sondern es gibt große Sünden und kleine Sünden. Und aus anderen Beweisen wissen wir, dass auch die großen Sünden zweigeteilt sind. Es gibt solche große Sünden, die einen aus dem Islam rauswerfen, und andere große Sünden, die einen aus dem Islam nicht rauswerfen. Das ist also, diese Ayah beweist uns die Ansicht und die richtigere Ansicht der Gelehrten, dass die Sünden eben nicht alle Großsünden sind. Manche Gelehrte haben gesagt, alle Sünden sind große Sünden. Denn man schaue auf denjenigen, dem man zuwider gehandelt hat, und nicht auf die Tat selbst. Aber diese Ayah spricht von Kaba'ir. Und wenn es Kaba'ir gibt, große Sünden gibt, dann gibt es auch kleine Sünden. Und deswegen sagte Allah, wenn ihr die schwerwiegenden Dinge meidet, also die großen Sünden, Al-Kaba'ir, wortwörtlich Kaba'ir, wenn man das im Arabischen, kann man das lesen, die euch verboten sind, tilgen wir euch eure bösen Taten. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala uns auch die kleinen Sünden vergeben. Das heißt, wenn man die großen Sünden vermeidet, und zu den großen Sünden gehört Al-Riba, Al-Zina, Al-Shirk und viele andere Sachen, wenn man diese großen Sünden vermeidet, dann Allah subhanahu wa ta'ala vergibt einem die kleinen Sünden und gewährt euch auf eine ehrenvolle Weise Eingang in den Paradiesgarten. Was sind große Sünden und was sind kleine Sünden? Darüber haben wir schon gesprochen, und eine Ansicht, die einige Gelehrte bevorzugen, ist, dass große Sünden alle Sünden sind, die im Koran oder in der Sunna als große Sünden bezeichnet worden sind. Oder wenn Allah subhanahu wa ta'ala für eine dieser Sünden eine Strafe im Diesseits oder Jenseits angedroht hat. Und natürlich, wir kennen auch den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, in dem er unter anderem gesagt hat, dass das Verrichten der fünf Gebete und das Vollziehen der Umrah nach und nach, ja, und so weiter, sagt er, diese regelmäßigen guten Taten sind, die er in diesem Hadith aufgezählt hat, sind ein Grund dafür, dass Allah die Sünden zwischen diesen guten Taten alle vergibt. Und dann sagt er, sallallahu alaihi wa sallam, majtunibat al-kabair, sagt, solange die großen Sünden vermieden werden. Also wenn man die großen Sünden vermeidet, dann ist das Fasten von Ramadan zu Ramadan, dann ist das regelmäßige Verrichten von der Umrah, dann ist das Verrichten des Freitagsgebets und so weiter ein Grund dafür, dass einem die kleinen Sünden vergeben wird. Umgekehrt, wenn man aber trotzdem, wenn man große Sünden begeht, dann wird man auch für die kleinen Sünden zur Rechenschaft gezogen. Und das ist auch ein Hinweis darauf, dass die Kuffar auch für die kleinen Sünden zur Rechenschaft gezogen werden. Und nicht nur dafür, dass sie Kuffar waren. Wie dem auch sei, dann wird Allah, wenn man die Sachen vermeidet, auf ehrenvolle Weise einem den Eingang ins Paradies gewähren. Und wir glauben, dass jemand, der eine große Sünde begeht, wenn Allah subhanahu wa ta'ala will, bestraft er ihn dafür, und wenn er will, vergibt er ihm. Aber solange er, so glauben wir, solange er diese Sünde, die er begeht, nicht für halal erklärt, ist er immer noch ein Muslim, unter der kleinen Voraussetzung, oder der Voraussetzung, dass diese Sünde, die er begeht, natürlich keine Sünde ist, die einem aus dem Islam hinauswirft, wie jemand, der Allah subhanahu wa ta'ala leugnet. Das ist eine Sünde, die einem, oder wenn man Schirk begeht, den großen Schirk, dann ist man aus dem Islam draußen. Egal, ob man glaubt, dass das halal ist oder nicht, ja, wenn man das macht, dann ist man aus dem Islam draußen. Unter den bekannten Voraussetzungen, die die Gelehrten also erwähnt haben. Denn jemand, der, ist ja bekannt, jemand, der erst gestern Muslim geworden ist, den können wir nicht genauso behandeln wie jemand, der von klein auf den Islam mitbekommen hat. Also unter Muslimen aufgewachsen ist. Ja. Und was die großen Sünde angeht, die keine Sünde begangen haben, die sie aus dem Islam hinauswirft, wenn Allah will, bestraft er sie, so lange, bis er sie von diesen Sünden gereinigt hat, und dann lässt er sie ins Paradies, in den Paradiesgarten eingehen. Und darüber gibt es einige zahlreiche Hadithe, die überliefert worden sind, die man an den entsprechenden Stellen nachschauen kann. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und wünscht euch nicht das, womit Allah die einen von euch vor den anderen bevorzugt hat. Das ist ein Verbot des Neides, Al-Hasad. Wir dürfen uns nicht wünschen, wir dürfen nicht neidisch sein gegenüber dem, was Allah anderen Menschen an Wissen oder Vermögen oder Ansehen oder Macht gegeben hat, sondern wir müssen mit dem, was Allah uns bestimmt hat, zufrieden sein. Und die Gelehrten sagen, und wenn die Gelehrten das sagen, dann, weil sie das aus den islamischen Texten so verstanden haben, ist der Neid in zwei Teile zu teilen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in manchen Hadithen, es darf keinen Neid geben, außer in dem Fall. Und diese Hadithe erklären uns, dass es verschiedene Arten von Neid gibt. Die erste Art von Neid, und das nennt man jetzt einfach als Definition Hasad, ist, wenn man sich wünscht, dass, und davon gibt es zwei Arten, ja, von dieser verbotenen Art des Neids, Al-Hasad. Die erste Art ist, dass man sich wünscht, dass die Gunst, die Allah subhanahu wa ta'ala jemandem anderen erwiesen hat, von ihm weggeht. Und dass man diese Gunst selbst bekommt. Beispiel, du siehst jemand, der eine bestimmte Position bekommen hat in der Gesellschaft, dass du dir wünschst, dass du diesen Platz einnimmst und er diesen Platz nicht mehr hat. Das ist eine Form von Hasad, von der verbotenen Form des Neides. Und die zweite Form ist ähnlich wie die erste. Man wünscht sich, dass die andere Person diese Gunsterweisung, diese Ni'ma nicht mehr bekommt, die Allah ihm gegeben hat, Aber es ist einem egal, ob man es bekommt oder nicht, stattdessen. Hauptsache, die andere Person hat diese Ni'ma nicht mehr. Und die dritte Form ist die erlaubte Form. Das nennt man auf Arabisch Al-Ribita. Al-Ribita bedeutet, dass du eben dir wünschst, weil du jemanden anders gesehen hast, der etwas Gutes bekommen hat, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat, in Bezug auf den Koran. Jemand, also du darfst, sagt er, neidisch sein in Bezug auf eine Person, die den Koran bekommen hat von Allah subhanahu wa ta'ala. Gemeint ist, Koran bekommen hat von Allah subhanahu wa ta'ala, gemeint ist, dass er den Koran auswendig gelernt hat. Solch einer Person gegenüber darfst du neidisch sein. Aber was ist damit gemeint? Das ist eine Gunsterweisung. Bitte macht ein bisschen die Sitzung, erweitert sie. Dann ist diese Art von Neid, wenn du jemanden siehst, der den Koran auswendig kann und sagst, ah, ich würde gerne auch den Koran auswendig können wie er, dann willst du ja einfach nur so sein wie er. Und es schadet ja nicht. Es kann ja 100.000 Menschen geben, die das Gleiche machen wie die Person. Und du wünschst ja nicht, dass Allah dir diese Gunst gibt und der anderen Person wegnimmt, sondern du wünschst dir, dass die andere Person weiterhin diese Gunsterweisung von Allah bekommt und dass du zusätzlich von Allah auch dadurch begünstigt wirst, dass du diese Ni'ma von ihm erhältst. Diese Art ist halal und diese Art, also so ergeht es jedem von uns, dass man sich etwas Gutes wünscht, was man von anderen bei anderen gesehen hat. Dann des Weiteren sagt Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vers, den Männern kommt ein Anteil von dem zu, was sie verdient haben, und den Frauen kommt ein Anteil von dem zu, was sie verdient haben. Und jeder also gemäß dem, gemäß der, wie sagt man, Gehorsamkeit. Ja? Und die Frauen brauchen auch nicht neidisch gegenüber den Männern zu sein, die dadurch begünstigt worden sind, dass sie bestimmte Dinge ausüben können, die den Frauen vorbehalten sind, wie zum Beispiel dem Kampf oder das Richter sein oder das Regieren oder anderes. Aber auf der anderen Seite haben die Frauen auch Dinge, die die Männer nicht ausüben können oder die normalerweise die Frauen ausüben, wie zum Beispiel das Erziehen oder eine Sache, die nur Frauen machen können, das Gebären und die Geburt an sich. Die Belohnung bekommt jede Person bekommt für das die Belohnung für das, was sie getan hat. Und keiner braucht neidisch auf den anderen zu sein. Es geht hauptsächlich darum, ist man gehorsam Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber oder nicht. Was wir allerdings tun können, wir können Allah subhanahu wa ta'ala bitten um seine Huld, von seinem Fadl, das heißt von seinem Überfluss. Allah subhanahu wa ta'ala hat alle guten Dinge bei sich in Überfluss und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns einen Teil von diesem gibt. Also der gesamte Rizq, der Allah subhanahu wa ta'ala verteilt, er hat noch viel mehr bei sich davon. Und was wir machen können, wir können Allah darum beten oder bitten, dass er uns von diesem, was er vorbehalten hat, uns vorenthalten hat, etwas abgibt. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß über alle Dinge Bescheid. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Und so weiß Allah subhanahu wa ta'ala am besten Bescheid, unter anderem, wenn jemand neidisch ist, aus welchem Grund er neidisch ist, ist es Neid, ist es der verpönte Neid, oder ist es die Art von Neid, dass man einfach gerne das Gleiche hätte wie die andere Person, wie wir vorhin ausführlich erwähnt haben. Diesbezüglich sagt Allah subhanahu wa ta'ala unter anderem, einem jeden haben wir Erbberechtigte bestimmt, für das, was die Eltern und nächsten Verwandten hinterlassen. Darüber haben wir ausführlich gesprochen, sondern darüber haben wir am Anfang Surat An-Nisa gesprochen, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Erbgesetze im Koran herabgesandt hat und dass er für jeden Menschen bestimmt hat, was er von einem verstorbenen Verwandten einen Anteil zu bekommen hat. Und auch in diesem Teil, niemand braucht neidisch sein gegenüber jemand anders. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, einer Person mehr zu geben vom Erbe, dann brauchst du nicht darüber neidisch sein. Und du musst damit zufrieden sein und wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt, was er bestimmt ist, allweise. Und was er bestimmt, ist genau das Richtige für die Person, die das bekommen sollte. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemandem verweigert, dass er etwas bekommt, dann, weil Allah subhanahu wa ta'ala weiß, dass das die beste Art ist, das Erbe zu verteilen. Und wir haben auch gelernt, dass zu den großen Weisheiten, die hinter dem Erbgesetzen gehört, dass das gehört, dass Allah subhanahu wa ta'ala durch das Verteilen der Erbgesetze Zwietracht vermeidet unter den Leuten. Denn wir wissen, dass besonders Geld und alle Arten von Vermögen einer von vielen Gründen sind, warum es Streit unter den Menschen gibt. Und wenn das Streit ausbricht unter den Verwandten, dann ist es noch schlimmer. Umso eher sollten die Gesetze diesbezüglich klar sein. Und das sind sie auch, Alhamdulillah. Denjenigen, mit denen eure rechte Hand eine Abmachung getroffen hat, gebt ihnen ihren Anteil. Und über diese Sache, und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ist über alles Zeuge. Der Ibn Abbas radiallahu anhu ma wa'arda sagte über diese Aya in Sahih al-Bukhari. Er sagte das Wort Erbberechtigte am Anfang des Verses. Einem jeden haben wir Erbberechtigte bestimmt. Mawali. Und das arabische Wort Mawali gibt nicht her direkt, dass es Erbberechtigte sind. Sondern wie es in der Anmerkung steht, nahestehende. Nur wir haben, Alhamdulillah, den Vorteil, dass wir eine Übersetzung lesen, bei der der Übersetzer darauf geachtet hat, was die Worte auch bedeuten, weil er im Tafsir nachgeschaut hat. Dann übersetzt er es des Öfteren genau so, wie wir es zu verstehen haben. Sonst würden wir vielleicht den Vers nicht verstehen. Aber hier haben sie das Wort Erbberechtigte direkt geschrieben. Normalerweise müsste da jetzt Mawali stehen auf Arabisch oder eine Übersetzung mit Nahestehende. Und Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, die Mawali, das sind die Erbberechtigten. Deswegen haben die Übersetzer hier Erbberechtigte direkt hingeschrieben. Und dann sagte er, كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. Er sagte, radiallahu anhu warta, als die Muhajirun, also diejenigen Muslime, die von Mekka nach Medina ausgewandert sind, als die Muhajirun nach Medina gekommen sind, war es so, dass ein Muhajir von einem Ansari geerbt hat, wenn der Ansari gestorben ist. Obwohl ohne dass die Verwandten von dem Ansari hätten geerbt. Ohne dass die Verwandten von dem Ansari geerbt hätten. Weil der Muhajir hat ja nichts gehabt, ja. Der kam ja nach Medina mit nichts. Und der Ansari, der war dort sesshaft. Wenn er gestorben war, hat der Muhajir von ihm geerbt und nicht die anderen Ansar. Weil der Unterschied zwischen diesem Ansari und anderen Ansar war was? Der Islam und der Kufr. Und wir wissen, dass der Kufr ist ein Grund dafür, oder der Grund, wenn zwei Leute unterschiedliche Religionen haben, dann ist ein Grund dafür, dass der eine vom anderen nicht erbt. Und warum hat der Muhajir von dem Ansari geerbt? Er sagt Ibn Abbas, lil ukhuwa, aufgrund der Brüderlichkeit, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam hergestellt hat zwischen ihnen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er nach Medina gekommen ist, hat er, kann man sagen, wenn es falls das Wort im Deutschen überhaupt gibt, er hat die Ansar mit den Muhajirin verbrüdert. Ja, oder hat zwischen ihnen eine Art Verwandtschaftsbande hergestellt, die durch den Glauben bedingt ist. Und dann sagte Ibn Abbas, فَلَمَّا نَزَلَتْ وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِي نَسَخَتْ oder نُسِخَتْ ثُمَّ قَالْ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَوْ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنَ النَّصْرِ وَالرِّفَادَةِ وَالنَّصِيحَةِ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِرَاثِ. Er sagte radiallahu anhu arda, als dann diese Aya herabgesandt worden ist, einem jeden haben wir Erbberechtigte bestimmt für das, was die Eltern und nächsten Verwandten hinterlassen haben oder was die nächsten Verwandten und Eltern hinterlassen, dann wurde dieser Teil abrogiert durch die Aussage Allahs oder dieser Bund, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam geschaffen hat zwischen dem Ansari und dem Muhajir. Dieser Bund wurde aufgelöst, also aufgelöst im Sinne von diese Erbschaftsrechte wurde aufgelöst, denn Allah sagte, diejenigen mit denen eure rechte Hand eine Abmachung getroffen hat, gebt ihnen ihren Anteil, aber nicht das Erbe. Das Erbe hat Allah subhanahu wa ta'ala am Anfang Surat An-Nisa festgelegt. Und hier sagt er auch in dem Ayah, einem jeden haben wir Erbberechtigte schon bestimmt. Das, was also zwischen den Muhajirin und den Ansar galt, gilt jetzt nicht mehr. Also in Bezug auf das Erbe. Für das, was die Eltern und nächsten Verwandten hinterlassen. Die Ansar und Muhajirin sind weder unter einer der Eltern gewesen, noch waren sie untereinander Verwandte. Sondern das waren ein Volk und das andere waren anderes. Ich denke, jetzt ist die Ayah klar. Aber als Allah sagte, denjenigen, mit denen eure rechte Hand eine Abmachung getroffen hat, also eure Verbündeten, eure Alliierten, gebt ihnen ihren Anteil. Gebt ihnen ihren Anteil an Unterstützung, an Hilfe. Ja. Und hierdurch, wie gesagt, und durch die letzte Ayah von Al-Anfal, Surat Al-Anfal, Surah 8, gibt es kein Erbe mehr zwischen den Muhajirin und dann Ansar. Sondern nur noch durch Verwandtschaft, wenn der gleiche Glaube besteht. Allah ist über alles Zeuge und Zeuge weiß, er weiß also Zeuge darüber, ob wir das umsetzen oder ob wir das nicht umsetzen. Und das Einzige, was dann übrig geblieben ist, wenn jemand einem anderen nach seinem Tod etwas schenken möchte, ist die Wasiyya, die wir in Surat Al-Baqarah kennengelernt haben. Ja, dann gehen wir weiter zum 34. Vers. Da sagt Allah subhanahu wa ta'ala, lesen direkt die Übersetzung. Die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen, wegen dessen, womit Allah die einen von ihnen vor den anderen ausgezeichnet hat. Und weil sie von ihrem Besitz für sie ausgeben, darum sind die rechtschaffenen Frauen Allah demütig ergeben und hüten das zu Verbergende, weil Allah es hütet. Und diejenigen, deren Widersetzlichkeit ihr befürchtet, ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Wenn sie euch aber gehorchen, dann sucht kein Mittel gegen sie. Allah ist erhaben und groß. Es gibt einen Offenbarungsgrund, der überliefert wird in Bezug auf diese Ayah. Allerdings ist nichts davon marfu', also nichts davon dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben, sondern es gibt Überlieferungen über Qatada, rahimahullah, und auch Überlieferungen authentisch über Al-Hasan al-Basri, einer der Imam al-Tabi'in. Er sagte, als Offenbarungsgrund für diese Ayah, أن رجلا لطم امرأته فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يقصها منه فأنزل الله الرجال قوامون على النساء فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فتلاها عليه وقال أردت أمرا وأراد الله غيره. Und zwar ist überliefert, dass ein Mann seine Frau geschlagen hatte und dann kam sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und wollte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihr das Recht auf Wiedervergeltung gibt. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Ayah herabgesandt, die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen und so weiter und so fort bis zum Ende. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Mann zu sich gerufen und hat ihm diese Ayah vorgelesen und gesagt, ich hatte eigentlich etwas vorgehabt, aber Allah subhanahu wa ta'ala wollte etwas anderes. Und wie gesagt, dieser Hadith ist von Hasan al-Basri und Hasan al-Basri ist einer der Tabi'in und diesen Hadith darf man dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam nicht zuschreiben und es kann sein, dass das ein Offenbarungsgrund gewesen ist und es kann sein, dass es kein Offenbarungsgrund gewesen ist und Allah weiß am besten Bescheid. Wie dem auch sei. Die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen. Das heißt, sie kümmern sich um sie oder sie haben sich um sie zu kümmern und sie haben die Verantwortung dafür, dass sie geschützt werden und sie sorgen sich um sie, dass uns sie achten darauf, dass es ihnen gut geht. Ja, das ist Al-Qiwama. Al-Qiwama bedeutet auf Arabisch die Vormundschaft. Das heißt, die Männer haben die Vormundschaft gegenüber den Frauen. Und bedeutet auch, Qawwamun bedeutet auch, dass die Männer die Leiter sind der Frauen. Sie führen sie. Und sie sind ihre Hüter und sie sind ihre Wahrer. Hüter, also sie hüten sie, achten, dass es ihnen gut geht, und sie sind ihre Wahrer ebenfalls. Und warum, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, weil Allah subhanahu wa ta'ala die einen durch einige Eigenschaften ausgezeichnet hat gegenüber den anderen. Und deswegen hat Allah den Männern diese Verantwortung gegeben, diese Qiwama gegeben. Wodurch hat Allah subhanahu wa ta'ala die Männer ausgezeichnet oder einige von den Männern den meisten Frauen oder einigen von den Frauen ausgezeichnet, besonders in Bezug auf Religion, Bezug auf Verstand, Bezug auf, dass die Männer körperlich überlegen sind und die Männer einfach besser dafür geeignet sind, die Frauen zu leiten als umgekehrt. Ja. Und auch die Männer sind ausgezeichnet durch andere Dinge, durch die Härte. Natürlich auf der anderen Seite gibt es auch Eigenschaften, wodurch die Frauen ausgezeichnet sind, aber dafür sind sie nicht geeignet, diese Verantwortung zu übernehmen. Also eine Frau hat unglaubliche Geduld und Barmherzigkeit mit ihrem Kind, aber deswegen ist sie nicht geeignet dafür, eine Familie zu leiten. Ja, das sind einfach andere Rollen, die da verteilt sind. Na, wie dem auch sei, Frauen haben zum Beispiel zwar diese Geduld mit ihren Kindern, dafür haben sie weniger Geduld in Bezug auf, wenn ein Mann, wenn eine Person gestorben ist. Da haben die Männer in der Regel viel mehr Geduld als die Frauen. Insofern hat Allah subhanahu wa ta'ala die einen vor den anderen ausgezeichnet. Und nicht nur das, sondern weil sie von ihrem Besitz für sie ausgeben. Wir wissen, dass die Männer für die Frauen viel von ihrem Besitz ausgeben, zumindest ihre Pflicht. Dazu gehört, dass die Männer für die Frauen ihren Unterhalt bezahlen. Und dazu gehört, dass die Männer den Frauen ihren Mahr bezahlen. Und aufgrund dieser Aussage Allahs haben einige Fuqaha gesagt, möge Allah ihnen barmherzig sein, wenn ein Mann seine Frau nicht mehr finanzieren kann, hat sie das Recht auf Fasch. Fasch bedeutet, dass sie hat das Recht darauf, den Ehevertrag aufzulösen. Aufgrund dieser Ayah. Und Abu Hanifa rahimahullah ta'ala war anderer Ansicht und sagte, auch wenn es einem Mann schlecht geht und er seine Frau nicht mehr finanzieren kann, muss sie geduldig sein und sie hat nicht das Recht auf Al-Fasch. Ja? Und er begründete es damit, rahimahullah, dass die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam teilweise in sehr armen Verhältnissen gelebt haben und trotzdem haben die Frauen nicht von ihren Männern verlangt, dass sie sie freigeben sollen, also sich von ihnen trennen sollen, die Scheidung aussprechen sollen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, darum sind die rechtschaffenen Frauen Allah demütig ergeben und hüten das zu Verbergende. Die rechtschaffenen Frauen sind diejenigen Frauen, die nach Allah subhanahu wa ta'ala ihrem Ehemann seine Rechte geben, die ihm zustehen. Denn wir wissen, liebe Geschwister, ist eine Ehefrau, wenn sie Allah fürchtet und auf Allah hofft und auf den jüngsten Tag hofft, dann muss sie wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesandter höchste Priorität haben und danach kommt der Ehemann. Das heißt, die Frau muss ihre Pflichten ihrem Ehemann gegenüber erfüllen. Und diese Pflicht dem Ehemann gegenüber steht vor der Pflicht ihren eigenen Eltern gegenüber. diese rechtschaffene Frau, die demütig ergeben ist, und ich weiß nicht, warum es hier heißt, demütig ergeben ist, Qanitat, vielleicht weil das die sprachliche Übersetzung ist. Was ich allerdings gefunden habe im Tafsir, ist, dass gemeint ist, gehorsam. Ja? Das heißt, darum sind die rechtschaffenen Frauen gehorsam. Das heißt, Allah gehorsam gegenüber und danach ihrem Ehemann gehorsam gegenüber. Und hüten das zu Verbergende. Es gibt Dinge, die die Frau nicht offenbaren darf, über die sie nicht sprechen darf, wie zum Beispiel die Vermögen ihres Mannes oder was zwischen ihr und dem Ehemann passiert. Das sind Dinge, die zu verbergen sind, und das hat sie zu hüten, und das ist ihre Eigenschaft, die Eigenschaft der rechtschaffenen Frau. Weil Allah es hütet. Und gemeint ist, weil Allah der Frau dabei hilft, oder weil Allah es hütet für sie. Oder nach einer anderen Lesart von Abu Ja'far, rahimahullah, heißt es, also normalerweise lesen wir bima hafidallahu, und in einer Lesart von Abu Ja'far heißt es, in der Lesart von Abu Ja'far heißt es bima hafidallaha. Dann ist Allah in diesem Fall ein Objektpronomen. Und dann würde es bedeuten, übersetzt hier, darum sind die rechtschaffenen Frauen demütig ergeben oder gehorchen Allah und hüten das zu Verbergende, weil sie, die Frauen, Allahs Recht hüten. Ja, indem sie das zu Verbergende hüten, hüten sie Allahs Recht. Und das ist eine Auslegung. Und eine weitere Auslegung könnte sein, dass das Verb Hafiza, Allah weiß am besten Bescheid, sich auch auf den Mann bezieht. Weil die Männer Allah auch wortwörtlich hüten, und gemeint ist, weil die Männer Allahs Rechte hüten, auf Allahs Rechte achten, Allahs Religion achten, und deswegen diese rechtschaffenen Frauen hüten ebenfalls und gehorchen ebenfalls ihren Männern, weil die Männer Allah subhanahu wa ta'ala auch gegenüber gehorsam sind. Und Allah weiß am besten Bescheid. Aber die zweite Auslegung, die habe ich im Tafsir nirgends gefunden. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und diejenigen, deren Widersetzlichkeit ihr befürchtet, ermahnt sie, meidet sie im Ebet und schlagt sie. Leider ist es nicht so, dass die Frauen alle so ideal sind, wie sie sein sollten. Und leider setzen sie nicht alle das um, was Allah in diesem Vers über die Frauen gesagt hat. Insofern wissen wir, dass es Gründe gibt, warum man sich von seiner Frau trennt. Und einige Gründe davon sind in den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam überliefert worden. Und einer von den Gründen ist zum Beispiel, wie wir heute in der Freitagspredigt gehört haben, dass der Hadith von Laqit ibn Sabra, radiallahu anhu, wo er zum Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam gesagt hat, inna limra'atan wa inna fi lisaniha shay'an. Und zwar sagte er zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, ich habe eine Frau, aber sie redet viel Übles. Und dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, fatalliqha, dann scheide dich eben von ihr. Und diesen Hadith, ohne auf den jetzt weiter einzugehen, macht der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns klar, dass es Gründe gibt, warum man sich von seiner Frau trennen sollte oder zu trennen hat, manchmal trennen muss, und manchmal wäre es besser, wenn man sich von ihr trennt. Wie dem auch sei, ist allerdings es wünschenswert, dass man alles dafür tut, dass dieser Ehebund nicht gebrochen wird. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala uns einige Möglichkeiten gegeben, als Mann, wie man, wenn eine Frau widerspenstig wird, das heißt, wenn eine Frau Allah subhanahu wa ta'ala nicht gehorcht, oder wenn eine Frau ihrem Mann nicht mehr gehorcht. Wie zum Beispiel, wenn eine Frau aus dem Hause des Mannes geht, ohne den Mann um Erlaubnis zu bitten. Oder wenn eine Frau ihren Mann, Leute in das Mann ihres Hauses reinlässt, obwohl der Mann das nicht will. Ja, das sind alles Gründe. Und trotzdem rät uns Allah subhanahu wa ta'ala in diesen Versen nicht direkt die Scheidung auszusprechen, sondern er gibt uns vier Möglichkeiten, wie wir diese Probleme lösen können. Und die eine Möglichkeit ist, dass man sie Frau mahnt, ermahnt. Dass man sie ermahnt, das heißt, indem man sie warnt und sagt, mach Gutes und mach diese Sünde nicht mehr. Du weißt, ich mag diese Sache nicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dir befohlen, dass du das machen sollst, was dein Ehemann auch mag, solange es natürlich islamisch in Ordnung ist, und dass man sie warnt in dieser Hinsicht. Und genau das Gleiche machte der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam in diesem Hadith von Laqid ibn Sabra, weil er hat, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihm gesagt, er hat jetzt ihm gesagt, scheide dich von ihr, trenne dich von ihr. Und dann sagt er, radiallahu anhu wa radha, o Gesandter Allahs, also unsere Beziehung ist gut, oder wir haben eine gute Beziehung zusammen, und ich habe von ihr Kinder. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, famurha, das heißt also, ordne ihr an, das zu unterlassen, dieses üble Gerede. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, fa in yakun fiha khayran, fasataf'al. Und sagte er, und wenn in ihr irgendwas Gutes ist, wenn in ihrem Herzen noch was Gutes ist, dann wird sie das tun, was du ihr sagst. Also wenn sie nicht tut, was ihr sagt, dann ist ihrem Herzen nichts mehr Gutes. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, oder lesen wir erstmal die Aya weiter, ermahnt sie, das heißt, dass sie mahnt sie, dass sie Gutes tun soll, fordert sie jetzt so auf und ermahnt sie davor, Schlechtes zu tun. Eine zweite Möglichkeit ist, meidet sie im Ehebett. Meidet sie im Ehebett, das heißt, nicht mit ihr zu ihnen verkehren, dass man zum Beispiel den Rücken von ihr abwendet und nicht mit der Frau mehr spricht. Denn das ist auch eine Sache, wenn die Frau ihren Ehemann liebt und wenn sie diese Ehe weiter fortsetzen will, dann wird sie dadurch gewarnt. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala und schlagt sie. Und das ist auch eine Möglichkeit, wie man dieses Problem meiden kann. Es gibt zum Beispiel einen Fall, wo eine Frau einfach nicht mehr beten wollte. Ja? Und das ist ein realistisches Beispiel, ist ein wirklich passiertes Beispiel, wo ein Mann seine Frau wollte nicht mehr beten. Und dann hat er sie ermahnt und hat sie geschlagen deswegen. Und dann hat sie wieder angefangen zu beten, bis sie gestorben ist. Und deswegen ist es ein gesetzliches Urteil. Und des Weiteren, deswegen sagt der Laqid, im Hadith von Laqid ibn Sabra, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Laqid, scheide dich von ihr, sagt er nein, aber wir haben eine Beziehung zusammen und ich habe von ihr Kinder. Und dann sagte er, radiallahu anhu, ich habe von ihr Kinder, sagte er sallallahu alaihi wasallam, dann ordne ihr an, dass sie das unterlassen soll. Und sagte er, wala tadrib dha'inataka kadarbika amatak. Und schlag deine Ehefrau nicht so, wie du dein Sklavenmädchen schlägst. Also in diesem Fall hat auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam angeordnet, oder dass es auch eine Form ist, sie zu Anstand zu erziehen, dass sie eben geschlagen wird. Und in der Khutbah des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die bei Sahih Muslim überliefert worden ist, und auch woanders, aber ich lese den Wortlaut vor von Sahih Muslim, sagte er, fattaqu Allah fi an-nisa, so fürchtet Allah in Bezug auf die Frauen, fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah, und ihr habt sie genommen als ein also oder mit der Sicherheit Allahs oder mit dem Anvertrauen Allahs, wie man es übersetzen möchte, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, und ihr habt sinngemäß also den Geschlechtsverkehr erlaubt, für halal erklärt, dadurch, dass ihr durch Allahs Wort für halal erklärt, ja. Durch Allahs Wort für halal erklärt. Denn das Heiraten ist ja nur ein Sprechen. Also man sagt etwas und dann der Wali sagt, ich verheirate dich, und die Frau, der Wali sagt, ich verheirate dich, und der Ehemann sagt, ich nehme es an. Das ist ja die Heirat an sich. Vielleicht durch ein Wort eigentlich nur, durch einen Satz. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوطِئْنَا فرشكم أحدا تكرهونه. Und da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und zu euren Rechten gehört es, ihr Männer, dass ihr niemanden in eure Häuser reinlassen, die, von denen ihr nicht wollt, dass sie in eure Häuser kommen. فَإِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ. Wenn sie das trotzdem tun, dann schlagt sie so, dass es für sie keine Anstrengung ist. وَلَهُمْ عَلَيْ dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Und zu ihren Rechten gehört es, dass ihr sie versorgt, mit Essen, Trinken und so, und auch ihnen ihre Kleider kauft. Also die sie wirklich brauchen. Also Kleider kauft gemeint ist, dass sie eine Kleidung haben für den Winter und eine Kleidung haben für den Sommer. Und nicht eine Kleider haben für jeden Abend, wo sie ausgehen. Das ist nicht gemeint. Also, wie dem auch sei, und der Ausdruck Ghaira Mubarrih im Arabischen heißt Ghair Shaq, das heißt also eine Art Schlagen, wie ich gesagt, direkt übersetzt habe, wortwörtlich, oder gleich die Bedeutung übersetzt habe, dass, ohne dass es für sie eine Anstrengung wäre. Und wie die Gelehrten gesagt haben, damit ist unter anderem gemeint, dass es keine Spuren hinterlässt, dass man nicht auf einen Ort schlägt, der tödlich sein könnte, und dass man nicht ins Gesicht schlägt. Ja, das ist damit gemeint. Ja. Also wie gesagt, also diese Sache ist durch den Koran und die Sunna gesetzlich. Wenn sie euch aber gehorchen, dann sucht kein Mittel gegen sie, Allah ist erhaben und groß. Wenn sie aber euch gehorchen, dann sucht kein Mittel gegen sie, das heißt, sucht keine Möglichkeit, sie trotzdem zu bestrafen, weil ihr zum Beispiel Hass in euch empfindet, sondern wenn sie dann anfangen, euch zu gehorchen, dann Allah subhanahu wa ta'ala kana aliyan kabira, Allah ist erhaben und hoch. Und hoch, er selbst ist hoch und seine Eigenschaften sind hochzuhalten und er hat den höchsten Status in unseren Herzen. Das heißt, auch wenn du denkst, dass du die Verantwortung hast oder dass du die Frau leitest durch das Leben und dass sie dir zu gehorchen hat, so wisse, dass Allah subhanahu wa ta'ala noch über dir drüber ist und dass Allah groß ist und größer ist als du. Deswegen, also achte, fürchte Allah in Bezug auf die Frauen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gesagt hat. Ich denke, das ist klar. Also insofern sehen wir, wie immer, dass die Eigenschaften, die Allah subhanahu wa ta'ala am Ende der Ayat erwähnt, passen immer wunderbar zu dem Thema oder zu dem Vers selbst und sind nicht zufällig. Natürlich nicht. Ja. Des Weiteren sagt Allah subhanahu wa ta'ala im 35. Vers, im letzten Vers für heute. Und wenn ihr Widerstreit zwischen den beiden befürchtet, übrigens der Hadith, den ich erwähnt habe, von Laqit ibn Sabra, der ist unter anderem bei Abu Dawud, Ibn Majah und An-Nasa'i, ja? Und der Hadith ist sahih. Also Sheikh al-Albani sagt sahih und Ibn Khuzaima und Al-Dhahabi, rahimahullah. Und wenn ihr Widerstreit zwischen den beiden befürchtet, wenn jetzt Widerstreit zwischen den beiden, welchen beiden? Zwischen dem Ehemann und der Ehefrau. Und was ist mit Widerstreit gemeint? Auf Arabisch Wort Shiqaq weist darauf hin, dass tatsächlich der eine auf einer Seite ist und der andere auf der anderen Seite ist. Und sie nicht mehr miteinander kommunizieren. Jeder ist auf seiner Seite. Und wenn ihr Widerstreit zwischen den beiden befürchtet, dann setzt einen Schiedsrichter aus seiner Familie und einen Schiedsrichter aus ihrer Familie ein. Wenn sie beide eine Aussöhnung wollen, wird Allah sie beide in Einklang bringen. Gewiss, Allah ist allwissend und allkundig. Wenn wir also sehen, wenn man sieht, dass zwischen dem Ehemann und der Ehefrau das Problem größer geworden ist und das ist die vierte Möglichkeit, solche Probleme zwischen Ehepartnern zu lösen, denkt daran, wenn jemand irgendeine von diesen vier Möglichkeiten nicht mag, dann in Wirklichkeit will er, dass die Scheidung schneller passiert. Ja? Weil Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns vier Möglichkeiten. Wenn einer sagt, nein, ich will die vier nicht, ich will nur zwei von den vier. Das heißt, er sagt, sobald die zwei nicht Früchte tragen, er will, dass die Mann und Frau sich trennen. Und wir wollen das im Islam nicht. Und wenn ihr Widerstreit zwischen den beiden fürchtet, dann setzt ein Schiedsrichter aus seiner Familie und ein Schiedsrichter aus ihrer Familie ein. Ja? Also man sorgt dafür, dass ein Mann aus der Familie des Mannes und ein Mann aus der Familie der Ehefrau sich zusammentreffen, diese Angelegenheit zusammen studieren, die Gründe erforschen, warum es zu diesen Problemen gekommen ist. Und diese zwei Leute sind natürlich Leute, die Verstand haben, Leute, die sich in Eheproblemen gut auskennen und Leute, die auch natürlich sich im Islam auskennen und wissen, welche Rechte und Pflichten der Mann hat und umgekehrt. Und es sind zwei Leute, die Adel sind. Adel, wissen wir, das sind Menschen, die keine großen Sünden begehen und oder begangen haben und auch regelmäßig keine kleine Sünden begehen. Diese Art von Person für jede Familie, wenn sie zum Beispiel zum Entschluss gekommen sind, dass der Mann die Frau ungerecht behandelt, dann sollen sie den Mann ermahnen, dass er diese Ungerechtigkeit unterlässt. Und umgekehrt. Und ansonsten, wenn sie sehen, es gibt keinen Ausweg mehr, dann sollen sie eben den Leuten empfehlen, sich voneinander zu trennen. Manche Gelehrte sagen, sie sind der Ansicht, dass diese zwei Schiedsrichter bestimmen. Das heißt, wenn sie dann ein Urteil gefällt haben, müssen sie sich daran halten. Und andere Gelehrte sagen, nein, es ist immer noch im Ermessen des Richters, wenn der Mann sich nicht für eine Scheidung entschieden hat. Denn ihr wisst ja, die Scheidung ist in der Hand des Mannes. Aber was wichtig ist, liebe Geschwister, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala im selben Vers sagte, wenn sie beide eine Aussöhnung wollen, wird Allah sie beide in Einklang bringen. Also wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, wenn der Mann und die Frau im Herzen eine gute Absicht haben und sie wissen, das Problem besteht, aber sie beide wollen eine Versöhnung haben und gemeint sein kann auch die zwei Richter, wenn diese zwei Richter gute Absicht haben und eine Aussöhnung wollen, eine Versöhnung zwischen den beiden wollen, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala auch dafür sorgen, dass diese Aussöhnung stattfinden wird. Und das ist ein Beweis dafür, dass wenn diese Versöhnung nicht stattfindet, dass einer dieser Aktoren eigentlich gar nicht die Absicht hatte auf Versöhnung. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, gewiss, Allah ist allwissend und allkundig. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala kennt die verborgenen Dinge. Er weiß, welche Person Aussöhnung wollte und welche Person eigentlich gar nicht eine Aussöhnung wollte. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist auch allkundig, khabir. Der kennt sich also perfekt aus in allen Angelegenheiten und weiß, dass diese Gesetze, die er hier offenbart hat, gut für uns Muslime sind, wenn wir uns daran halten und wenn wir auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen, weil wir wissen, dass Allah allweise ist und weil wir wissen, dass Allah, der uns erschaffen hat, am besten Bescheid weiß, welche Gesetze für uns gut sind. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.